Lektion 6. Aufgabe 2b. Abschnitt 2. Wenn wir von einer neuen Volkskrankheit sprechen, dann bedeutet das ja auch, dass die Zahlen steigen. Ist das denn der Fall oder wird heute einfach nur mehr darüber geredet als früher? Wir reden heute mehr darüber, weil es immer mehr Menschen gibt, die an dieser Volkskrankheit leiden. Und aktuelle Untersuchungen an Jugendlichen unter 18 Jahren zeigen, dass diese Zahlen weiter steigen werden. Hier geht es um Haltungsschäden, welche sich beobachten lassen, ebenso wie Fehlstellungen der Hüfte. Die Kosten, die in solchen Fällen auf das Gesundheitssystem zukommen, sind immens. Man muss in diesem Zusammenhang nicht nur an zusätzliche Angebote seitens der Kassen denken, sondern auch an Arbeitsausfälle, welche ja auch teilweise von der Kasse getragen werden. Und vor allem wird die Anzahl der Menschen, die arbeitsunfähig sind, steigen.